ist, die mir in den Karten aufgefallen, die du aus der DDR gemacht hast, dass sie also zumindest den Israel als Staat bezeichnet haben. Das gehört ja später immer weiter weg, dass man nur von Gebilde redet, von Regime oder so weiter. Also an welcher, vielleicht gibt es ja irgendwie ein historisches Ereignis, muss das einen Umschlag gibt, oder entwickelt sich das einfach? Völlig richtig bemerkt, diesen Unterschied zwischen ostdeutscher und westdeutscher antizionistischer Propaganda, der lag schlichtweg daran, dass die DDR ein Staat war und anerkannt sein wollte als Staat innerhalb ihrer Grenzen und ab 72, 73 auch Mitglied der UNO war. Das heißt, erstmal musste sie sich an UN-Beschlüsse gewissermaßen halten und hatte auch ein Eigeninteresse. Also bestehende Grenzen als bestehende Grenzen akzeptiert zu haben. Also gewissermaßen durch ihre Realpolitik war sie da, intern zumindest ganz eindeutig, Israel ist ein Staat und es finden sich interne Statements, man hatte ja sehr viel Kontakt mit allen Schattierungen der PLO, das war der DDR zu radikal, also dieser linke Flügel der PLO, der Israel zerstören wollte, da lässt sich immer wieder lesen, naja, das sind nicht so ganz die Positionen, die wir vertreten und deswegen hat die DDR auch ganz stark immer auf Arafat gesetzt, weil sie in ihm den Mann gesehen hat, der da den moderaten Flügel vertritt. Die westdeutsche Linke, die war politisch, also international politisch schlichtweg bedeutungslos. Die konnte rein in ihrer Ideologie sie zum Ende treiben und deswegen sofort natürlich bei der logischen Konsequenz, wenn der Zionismus so böse ist, nur so kapitalistisch kein Volk hat, dann ist doch die einzig richtige Lösung, Israel muss weg. Also das ist der große Unterschied, der Antizionismus der DDR war, was die Staatlichkeit Israels anging, gebändigt. Hat die DDR allerdings nicht daran gehindert, auch wirklich terroristische Gruppen auszubilden, zu unterstützen innerhalb der PLO. Hat sie auch nicht daran gehindert, das war Ende der 60er Jahre, das war, weiß ja egal, syrische oder libysche Außenminister hat einen Beitrag geschrieben für das außenpolitische Magazin und durfte da schreiben, der zionistische Tumor muss aus dem Nahen Osten verschwinden. Ja, und was man mit Tumoren macht, liegt ja auf der Hand. Also, man wollte die arabischen Genossen nicht von Kopf stoßen, hat intern so gesagt, naja, das ist uns zu radikal, aber ist trotzdem einigermaßen weit gegangen, weil man eben den Kontakt zu den revolutionären Bewegungen auch haben wollte. Wir haben heute hauptsächlich über die extreme Linke gesprochen. Das würde ich vielleicht das noch ein bisschen erweitern, und zwar auch die Friedensbewegung. Also ich habe bei Eike Kieselmann gelesen, über die deutsche Friedensbewegung, das sei ein völkisches Erweckungserlebnis gewesen. Jetzt hat vor ein paar Tagen aber der Held, sag ich mal, der internationalen Friedensbewegung, nämlich Jon Galtung aus Norwegen, etwas von sich gegeben, das fand ich dann höchst interessant. Und zwar hat er die Attentate von Breivik in Norwegen mit dem Mossad in Verbindung gebracht. Also das fand ich schon sehr interessant, damit wenn wir auch wieder beim Thema Verschwörungstheorie. Wie weit man sie denn damit geht, weil eigentlich die Friedensbewegung nicht unbedingt was gegen die Linkes ist, sondern wir sind ja auch durchaus überzeugte Christen oder andere dabei. Warum ich jetzt in dem Vortrag so stark auf Lenin und dieses holzschnittartige Anti-Imperialismus-Bild oder Imperialismus-Bild eingegangen bin, ist aufgrund der Problemstellung, wie kommt es, dass jetzt eben eine Linke oder gar eine radikale Linke, die sich ja auf hehre Ideale beruft, auch auf Marx, wo ja sehr viel Vernünftiges drinsteht, wie kommt es, dass sie zu solchen Positionen kommt, erstens. Und zweitens, dass, und das habe ich eben noch in den 80er Jahren, 90er Jahren mitbekommen, dass lange Zeit niemand gemerkt hat, dass das in den Antisemitismus zu guten Teilen hinüber wächst und hinüber schwappt. Ja, also nicht nur, warum sind einzelne Leute solche antisemitischen Antizionisten geworden, sondern warum merkt es der Rest nicht. Deswegen dieser Blick auf das anti-imperialistische Weltbild, das es ziemlich, denke ich, gut erklären kann. Das andere ist ja, würde ich auch sagen, Verschwörungstheorien, also ein verschwörungstheoretisches Denken oder auch ein binäres Denken, das ist jetzt nicht an eine politische Richtung gebunden. Ja? Also das können Christen, warum auch nicht, ja, religiös, in Religionen gibt es ja mitunter auch ein binäres Denken. Als Tendenz ist das da, dann kommen sie zu ganz ähnlichen Positionen oder können die genauso mitmachen und gerade in diesen Friedensgruppen ist ja immer oder sehr häufig so ein Konglomerat aus gutmeinenden Friedensfreunden, aus Christen, aus eher orthodox gestimmten Linken jeder Altersklasse. Das harmoniert eben aus diesem Grund ganz gut. Sind diese eine strukturelle Ähnlichkeit mit dieser Einteilung. Ja, und verschwörungstheoretisches Denken ist immer ein Anziehen, also ich sage jetzt nicht, das sind die vollständigen Verschwörungstheoretiker, aber es erklärt ja und vereinfacht die Welt. Ein anderes Problem, und das kann nicht anders sein, aber man kann es natürlich nicht dingfest machen, erstmal in jeder politischen Richtung ist ja erwartbar, dass Mitglieder dabei sind oder ja, Mitstreiter, wie auch immer, die mehr oder weniger latent antisemitische, also jetzt nicht irgendwie aus der linken Geschichte so rüberwachsen, sondern wo, warum auch immer, judenfeindliche Einstellungen da sind und die sich dann auch nochmal äußern können. Ja, aber das weiß man nicht. Ja. Aber es kann eigentlich nicht anders sein. Die Frage ist, warum werden solche Leute, wenn sie sich äußern, bei manchen könnte man es dann, also wenn es dauerhaft ist, also ich denke zum Beispiel an Jürgen Welt, Werner Perker und so jemand, ja, warum werden diese Leute weiterhin akzeptiert, wo doch völlig klar ist, ja, das ist jetzt nicht nur überschwänglicher Linksradikalismus, sondern das ist wesentlich mehr. Also die radikale Linke oder allgemeine Linke in dem Vortrag klang jetzt manchmal so ein bisschen, also sehr einheitlich. Also es gibt ja neben der, nennen wir jetzt orthodoxen oder vielleicht irgendwie auch sowjetfreundlichen Linken, gab es doch auch immer noch so eine vielleicht eher libertäre Richtung, die schon damals eben die Sowjetunion abgelehnt hat, also eben die Parteispitze. Und es zieht sich auch so durch, also da sind ja dann solche Konstrukte wie Volk oder Nation, sind ja eigentlich generell immer abgelehnt. Inwieweit spielt, also ist da ein Diskurs noch? Ich kann es nur umgedreht sagen. Mir ist aus den 60ern bis Anfang 80ern so gut wie niemand bekannt, der gegen diesen linken Antizionismus, ja, der aus allen seinerzeitigen Ecken kam, Position ergriffen hätte. Mit, also einzigen Ausnahmen, die ich kenne, aus der Linken ja auch ein Stück weit gestartet, Henry Broder, 1976, einen sehr schönen Artikel geschrieben, und Anfang der 80er noch ein paar einsame Stimmen, die kamen dann so aus dem sozialistischen Büro in Frankfurt, also das dann so die Dan Diener, Micha Brumlik, Detlef Clausen, aus der Richtung kamen diese Leute. Also das sind die einzigen, von denen ich bisher etwas wahrgenommen habe. Und deswegen sage ich immer, der überwiegende Teil der Linken war antizionistisch, und zwar trug das mit, ja, hat sich nicht unbedingt so geäußert, aber ist mitgelaufen, hat es offensichtlich für gut und akzeptabel gefunden. Und es mag sein, dass es noch zwei, drei andere gegeben hat, das will ich gar nicht bestreiten, aber mir ist niemand sonst noch aufgefallen, der sich lautstark geäußert hat. Dazu würde ich vielleicht umfassen, dass Sigmar Gabriel und ich dann auch von Apartheid sprechen durfte, ohne dass es da größer zu Diskussionen gekommen ist. Wobei die Jusos in Berlin ja, glaube ich, sogar noch etwas verabschiedet waren, mit dem eigenen Parteichef vor den Kopf zu stoßen. Das war dann sehr löblich. Aber eine andere Frage ist, daran anschließend, was ist denn von der Bewegung der Antideutschen dann zu halten? Weil die sich ja eigentlich selber auch als radikale Linke einstufen, aber ja eben in Bezug auf Israel deutlich philosemitische Einstellungen einnehmen und sich eben abgrenzen wollen von diesem Anti-Imperialismus. Also wie gesagt, diese Einheit gewissermaßen im Antizionismus, die existierte mehr oder weniger bis zur ersten Intifada. Und 1987 gab es dann die ersten Auseinandersetzungen, also zum einen in Freiburg vom ISF, und zum anderen hat sie in Hamburg entzündet an eben diesen Boykottiert Israels Aufschriften an den besetzten Häusern in der Hafenstraße. Und dann auch da natürlich immer wellenförmig und nochmal befeuert durch Wiedervereinigungen, deswegen das antinationale Größe wurde und dann die Antideutschen daraus erwuchsen. Zweiter Irakkrieg und so weiter. Also seit da gibt es, würde ich sagen, einen wachsenden Widerspruch, ganz egal, wie man jetzt die Antideutschen ansonsten einschätzen will. Das ist nicht unser Thema heute, aber inzwischen ist die Linke überhaupt nicht mehr einheitlich. Ja, in vielen Städten haben sich ja im Zuge der 90er Jahre, also Gruppen aufgespalten, aus einer Antifa wurden zwei und so weiter. Genau in diesem Thema und bis heute wiederum spezifisch deutsche Zusätze, warum das so an Emotionen noch mal stärker hängt als anderswo. Ja, also Sie haben ja deutlich geschildert, wie stark abhängig die antizionistische Israel-Kritik, wenn man das mal so sagen will, war von dem Erbe des leninischen Antiimperialismus. Und würden Sie denn sagen, dass wir mit dem Ende der Sowjetunion seit den 90er Jahren dieser antiimperialistische Leninismus, also auch außerhalb Deutschlands, weil es auf europäischer und internationaler Ebene eher so geht, eher so zurückgeht, oder würden Sie sagen, es bleibt nach wie vor etwas Kern der Sowjetunion, so ein fester ideologischer Fixpunkt? Und gibt es möglicherweise irgendwo Prozesse, gibt es irgendwo Entwicklungen innerhalb Europas, in Amerika, wo auch immer, innerhalb der Linken, wo solche Weltbilder vielleicht auch sich auflösen oder in Frage stellen? Schwierige Frage, weil ich mich jetzt in den Verästelungen einer zusammengeschmolzenen Linken nicht mehr so gut auskenne. Also was wir festhalten können, ist auf jeden Fall, der staatliche Antiimperialismus in Form des Ostblocks, den gibt es nicht mehr. Insofern auf jeden Fall eine Schwächung. Und das andere, es gibt sobald Flugblätter, Pamphlete, Gedichte oder sonst was in dieser Richtung auftauchen, erhebt sich ein mehr oder weniger starker Sturm der Kritik, was es früher gar nicht gab. Also insofern würde ich schon sagen, ja, natürlich gibt es immer noch Gruppen, also Linksruck als Organisation gibt es nicht mehr, aber die Leute wirken ja noch weiter. Gibt es noch ein bisschen weichgespültere Lenin-Anhänger, aber das ist natürlich jetzt nicht mehr diese majoritäre Form innerhalb der Linken. Und natürlich, man formuliert es ja auch anders. Also man tritt eben für die Einstaatenlösung ein oder für ein Rückkehrrecht, ja, oder schreibt die Menschenrechte auf einmal ganz groß und geriert sich als Antirassist. Also man versucht es gewissermaßen unter anderem Label zu verkaufen, und das ist ja auch ein Ausdruck dafür, dass dieser kämpferische linke Antiimperialismus wohl nicht mehr massentauglich ist. 1948 von sowjetischer Seite aber auch dass die Sowjetunion Israel damals oder überhaupt die Staatsgründung unterstützt hat, das war ein rein machtpolitisches Kalkül. 1945, der Sowjetunion war klar, die britischen Kolonien, die schwanken, und wo wir nur können, tun wir den britischen Einfluss minimieren. Und da war natürlich Palästina eine Möglichkeit, zumal man auch dachte, ja, es sind zwar Sozialdemokraten und linke Sozialdemokraten, diese Kibbutzniks und diese israelische Arbeiterpartei, aber wir hoffen mal, dass sie zumindest sich nicht ganz auf Seiten des Westen positionieren, also Briten raus, und wir hoffen auf einen halblinken, vielleicht neutralen Staat dort. Das war der Grund dafür, dass Gromyko damals vor der UN in zwei großen Reden mit viel Verweisen auf Auschwitz die Staatsgründung unterstützt hat. Und wenn ich mich richtig entsinne, war die Sowjetunion der erste Staat noch vor den USA, der Israel anerkannt hat. Und dann über die Tschechoslowakei ja mit Waffen unterstützt hat im Ersten Krieg, und die waren wohl überlebenswichtig, Piloten ausgebildet hat und so weiter. Das ist aus zwei Gründen ganz schnell wieder zurückgegangen. Zum einen hat sich eben Israel nicht in der erwarteten Weise weltpolitisch positioniert. Also ist pro-westlich erkennbar gewesen, gerade dann auch mit Beginn des Koreakrieges. Und das Zweite war, dass aus ganz innersowjetischen oder innerkommunistischen Gründen eine innerparteiliche Säuberungswelle ja lief im Ostblock, die 1952, 1953 antisemitisch wurde und unter dem Label Kampf gegen den Zionismus firmierte. Das hatte eigentlich gar nichts mit Israel zu tun, aber wenn man zu Hause gegen den Zionismus in Anführungszeichen vorgeht, imperialistische Spione, Gestapo-Agenten und so weiter, die alle vor Gericht gestellt werden müssen, dann passt es dazu, dass man sich von Israel abwendet. Das Letzte, was mir gerade auch noch einfällt, als die Sowjetunion Israel unterstützt, anerkannt hat und beliefert hat, gleichzeitig wurde in der Sowjetunion die Führung derjenigen jüdischen Organisation, die während des Krieges Gelder eingesammelt hat, um die Sowjetarmee zu unterstützen, liquidiert, schlicht und ergreifend, um dem jüdischen Nationalismus in der Sowjetunion den Kopf vorsorglich abzuhacken. Ja, also zu Hause hat man die jüdische Führung ermorden lassen und nach außen hat man Israel unterstützt. Also das waren Kalküle, aber jetzt nicht irgendwelche tieferen kommunistischen Überzeugungen. Eine Frage noch. Sie hatten vorhin aus den 20er Jahren, glaube ich, was vorgelesen, so ein paar Zitate, dass da so ein paar böse Denker sind, die wie Schmarotzer die ganze Welt aussaugen. Das klingt ja so wie ein Leitartikel in der Taz heute. Inwieweit sehen Sie da die Gefahr, dass jetzt im Zuge dieser Wirtschaftskrise, wo ja dann auch immer Goldman Sachs als erste Bank genannt wird, die angeblich die Staaten und Völker am Geldbank führt, dass da nochmal so ein Ressentiment zurückkommt und gesellschaftsfähig gemacht wird? Das ist natürlich ein Weg, ja. Das sieht man ja immer wieder, sei es auf Transparenten oder auch schon wieder 10 Jahre fast her, diese Titelbild- und Titelstory der IG Metall-Zeitschrift, wo die US-Heuschrecken einfliegen. Also kennen vielleicht einige nicht. Es war ein Titelbild, da sah man deutsche Fabriken mit rauchenden Schloten in der Landschaft stehen und es flogen Blutsauger, amerikanische Blutsauger, also Stechmücken ein mit Aktenköfferchen, aus denen die Dollars quollen. Und eine Fabrik ist, glaube ich, schon so angestochen, in sich zusammengesackt. Der Artikel, der dann innen drin war, also vom Text her, der war völlig unspektakulär. Also da hat sich ein Zeichner mal ausgelassen und ein peppiges Titelbild produziert. Aber da steckt es natürlich drin. Sehe ich die einzige Ursache des Kapitalismus im Finanzkapital, ja, dann habe ich natürlich eine offene Flanke schon mal zum Antisemitismus, der ja auch gegen Banken agitiert. Und dann muss man nur noch sagen, ach, die Banken sind jüdisch. Macht natürlich die IG Metall nicht, also will ich ja gar nicht unterstellen. Ja. Aber man hat da eine offene Flanke. Das Zweite ist, was macht man noch? Man setzt gutes Industriekapital gegen böses Bankenkapital, was natürlich also jeder marxistischen Analyse widerspricht. Aber man tut es und das ist raffenschaffend. Was man auch kennt vom Antisemitismus und last not least, deutsche Fabriken, ja, deutsche Wertarbeit und US-Dollars. Ja, also auch hier der Nationalismus ganz klar drin. Es gibt keine deutschen Finanzinstitute, Banken, sondern das Böse kommt dazu noch von außen und saugt in der deutschen Volksarbeit. Da sieht man, wie dieses einfache Erklären mit Bank- und Börsenkapital natürlich also die Türe ganz weit aufreißt für eine antisemitische Deutung. Die Auswanderung in die USA, also die große jüdische Auswanderung, war auch als Kritik an Zionismus verstanden. Implizite Kritik, habe ich vorhin nicht gesagt. Ja. Also, man kann es auch andersrum erstmal aufziehen. Es gab die Judennot oder die jüdische Frage oder die Judenfrage. Also das war auch Ende des 19. Jahrhunderts nicht nur rein antisemitisch konnotiert. Aber meistens sprach man eher von der Judennot, das war eben die ökonomische Judennot in eher diesen polnischen Gebieten. Es war die politische Unterdrückung und es war der anwachsende Antisemitismus. Ab 1881, 82 gab es ja Pogrome im Zarenreich. Und da gibt es verschiedene Reaktionsweisen darauf und die stehen gewissermaßen in Konkurrenz. Ja. 1891, 92 schrieb Leon Pinsker eine Schrift Autoemanzipation und verfocht auch schon einen jüdischen Staat. Die Auswanderung, insbesondere in die USA, schwul rapide an und eine jüdische Arbeiterbewegung wurde immer stärker. Die hat gesagt, unser Rezept gegen diese Übel ist es, die soziale Revolution zu machen. Ja, das waren gewissermaßen verschiedene Verhaltensweisen, teilweise organisiert, die andere eher individuell. Wie geht man mit dem Problem um? Aber natürlich, wenn der Zionismus von den Auswanderern, ich habe es noch nicht in Zahlen ausgerechnet, aber ich würde mal vermuten, keine 5%, ja, sondern deutlich weniger, für sich begeistern kann, ist das für mich auch ein bisschen eine implizite Kritik oder zumindest ein Desinteresse einfach.